Es gibt Tiere, Wesen, die in die Wände hinein oder aus ihnen herauszutreten scheinen. Als wären die Höhlenwände permeabel, durchlässig, Membranen in die andere Welt. Dann bliebe, wenn man diesen Gedanken in der animistischen Perspektive weiterspinnt, das Äußere, die Hülle, das Bild zurück, wenn die Seelen durch die Wände in andere Sphären geschlüpft sind. Oder stehen die Bilder als neue Hüllen, Verkleidungen für die aus der Wand tretenden Seelen bereit? Wir kennen aus der Ethnologie die Vorstellungen, dass Höhlen zum Beispiel als Plätze gelten, wo die Kälber der Rentiere zur Welt kommen. Auch Wulven finden sich zuhauf an den Wänden, wer weiß, wem oder was sie ins Leben verhalfen. In diesem Kontext überraschen auch Mischwesen nicht. Sie tauchen ebenfalls nicht zu häufig auf. Oft haben sie einen menschlichen Unter- und einen tierischen Oberkörper, etwa den eines Wiesens. Der berühmteste ist jener aus der französischen Höhle Les Trois Frères. Eulenkopf, Hirschohren und Geweih, Löwenpranken, Menschenbeine, Pferdeschwanz. Man sah in ihm mal einen Zauberer, Hexenmeister, Herrn der Tiere, tanzenden Schamanen oder gehörnten Gott. Letztere Interpretation verdankte ihren Erfolg der Anthropologin Margaret Alice Murray, 1863 bis 1963. In populären Büchern vertrat sie die Theorie des gehörnten Gottes, den sie als Gegenpol einer steinzeitlichen Muttergottheit postulierte. Dieser sei als Kernunos von den Kelten und dann noch bis über das Mittelalter hinaus von den Hexen verehrt worden. Die christlichen Darstellungen des Teufels seien nur böswillige Karikaturen des gehörnten Gottes gewesen. Murrays Bücher haben den Neopaganismus, insbesondere die Wicca-Bewegung, inspiriert. Noch heute wird der Gehörnte aus Les Trois Frères gerne dem Bild des Teufelspriesters Nicolas Witzens gegenübergestellt.